Schweden hat seit der Wahl vor gut 4 Monaten noch immer keine neue Regierung. Die Parteien des linken und bürgerlichen Lagers sind zerstritten. Die rechtspopulistischen Schwedendemokraten drittstärkste Kraft und auch lachender Dritter. Nur in einem Punkt gibt es übergreifende Einigkeit. Schweden ist zu schwach, militärisch, und hat der als immer größer wahrgenommenen Bedrohung durch Russland nicht genug entgegenzusetzen. Die Sicherheitslage hat sich in letzter Zeit in eine ungute Richtung bewegt und ist schlechter geworden. Egal wohin man schaut, das Verhalten der Russen erschüttert ganz Europa. Das sagt General Mikael Bydén. Er ist Oberkommandierender der schwedischen Streitkräfte, die nach der Jahrtausendwende immer kleiner gesparte und vor allem auf begrenzte Auslandseinsätze ausgerichtet worden sind. Inzwischen haben die Schweden erkannt, dass ihnen ihre Neutralität und Bündnisfreiheit womöglich nicht mehr allzu viel hilft. Die Wehrpflicht wurde wieder eingeführt, die Bevölkerung im vergangenen Mai mit einer Broschüre auf aktuelle Gefahren hingewiesen und darauf, was dann zu tun ist. Das hat weltweit Schlagzeilen gemacht, weil es so gar nicht zum gängigen Schwedenbild passt. Der Titel »Om Krisen eller Kriget kommer«, wenn es eine Krise oder einen Krieg gibt. Krieg? Seit mehr als 200 Jahren leben die Schweden doch in Frieden. Eigentlich nicht mehr wirklich so, General Bydén, denn wir werden digital angegriffen und ausspioniert. Keine Zukunftsmusik, sagt er. Ich rede hier über das Hier und Jetzt. Wir sind bereits kontinuierlich Versuchen ausgesetzt, in unsere Systeme einzudringen. Also will die Armee jetzt in einem ersten Schritt 30 Cybersoldaten ausbilden, hochspezialisierte Fachleute in der Abwehr elektronischer Attacken. Man könnte auch sagen, Hacker im Kampfanzug. Die sollen sowohl unsere eigene Cyberkompetenz als auch die anderer Behörden vergrößern. Wir müssen uns ja vor sehr cleveren Gegnern schützen, die das schwedische Verteidigungssystem und andere Gesellschaftsfunktionen manipulieren wollen. Soweit der Hightech-Aspekt der stetigen schwedischen Aufrüstung. Weiter ist geplant, die Zahl der Wehrpflichtigen, die tatsächlich gezogen werden, im kommenden Jahr von 4.000 auf 5.000 zu erhöhen und bessere, vor allem finanzielle Bedingungen zu schaffen, um mehr Frauen und Männer als Offiziere anwerben zu können. Da herrscht im Moment besonderer Personalmangel. Das Ziel, 2 Kampfbrigaden bis 2020 einsatzbereit zu haben, ist deshalb schon nicht mehr zu erreichen. Dazu sollen jetzt mehr Kampfjets, moderne Luftabwehrsysteme und neue Kriegsschiffe für die Marine angeschafft werden. Das alles wird teuer, sehr teuer. Die Rede ist von umgerechnet etwa 1 Milliarde Euro bis 2021. Aber wer auch immer künftig in Schweden regiert, Sozialdemokraten oder Bürgerliche, an diesen Ausgaben wird wohl niemand mehr richtig rütteln.